Der große Generalissimus Kim Il-sung schickte vor 60 Jahren den Kindern der Japan-Koreaner zum ersten Mal Bildungsunterstützungsgeld und Stipendium. Aus diesem Anlass sandten die zentralen Präsidien des Verbandes koreanischer Lehrer in Japan, der Bildungsgesellschaft der Japan-Koreaner, des Vereins der Japan-Koreaner für Wissenschaft und Technik, der Medizinischen Gesellschaft der Japan-Koreaner und des Verbandes koreanischer Studenten in japanischen Universitäten, des Verlags Hak-U Sobang, alle regionalen Direktionen des Generalverbandes der Japan-Koreaner, kurz Chongnyeon, die koreanische Hochschule und die koreanischen Schulen aller Ebenen in Japan, Dankesbriefe an den Marschall Kim Jong-un. Darin äußerten sie die Begeisterung vor 60 Jahren, wo die Funktionäre von Chongnyeon und die Japan-Koreaner zum ersten Mal das Bildungsunterstützungsgeld und Stipendium für die Kinder der Japan-Koreaner erhielten und ihren Dank gegenüber den Generalissimus Kim Il-sung und Kim Jong-il und dem Marschall Kim Jong-un, Ebenbild der Generalissimus, die jedes Jahr Bildungsunterstützungsgeld und Stipendium in großer Summe schickten. Weiter hoben sie hervor, dass sie getreu dem erhabenen Vorhaben des Marschalls Kim Jong-un, der wie die großen Generalissimus sorgfältige Fürsorge für die Entwicklung der Nationalbildung erweist, die Nationalbildung als die Hauptaufgabe von Chongnyeon unveränderlich im Auge behalten werden. In den Briefen wünschten sie dem verehrten Marschall Kim Jong-un von ganzem Herzen gute Gesundheit für das ewige Glück von Chongnyeon und den Japan-Koreanern und für die hoffnungsvolle Zukunft der koreanischen Jugendlichen in Japan.